Wir beginnen heute, inshallah ta'ala, mit dem 474. Hadith im 22. Unterkapitel von Kitab al-Salah, das Gebet. Und das 22. Unterkapitel lautet: Es ist verpönt, in der Moschee zu spucken. Es ist verpönt, in der Moschee zu spucken. Anas ibn Malik radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Das Spucken in der Moschee ist eine Sünde. Die Sühneleistung besteht darin, es zuzudecken. In diesem Hadith, dieser Hadith leitet eine Sunna oder eine Anstandsregel ein in Bezug auf die Häuser Allahs tabaraka wa ta'ala. Und wenn das Beispiel mit dem Spucken erwähnt wird, ist es nur eins davon, dass man eben prinzipiell die Moscheen Allahs sauber zu halten hat. Und die Instandhaltung der Situation, wie sie ist, etwas sauber zu halten, damit es erst gar nicht dreckig gemacht wird, das hat Vorrang. Zweitrangig ist dann, oder danach käme, wenn etwas, wenn einen Fehler begangen hat, das verschmutzt hat, das dann auch dementsprechend zu beseitigen. Aber entscheidend ist, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, dies ist eine Sünde, Khati'a. Und deswegen ist das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, denn eine Sünde bedeutet, dass Allah azza wa jal dich dafür zur Rechenschaft ziehen kann, wenn er will, und wenn er will, verzeiht er. Und die Tatsache, dass man dafür auch eine Sühneleistung angesetzt hat, und zwar sie zuzudecken, das heißt diesen Speichel wieder zu beseitigen, oder dass man ihn eben unkenntlich macht und vergräbt, das ist die Sühneleistung dafür und weist darauf hin, dass es eben Sünden gibt, bei denen es nicht damit getan ist, dass man einfach danach Allah um Verzeihung bittet, sondern man muss eine entsprechende gute Tat machen, die diese schlechte Tat aufhebt. Und dafür gibt es natürlich zahlreiche Beispiele aus der islamischen Scharia. Wenn man zum Beispiel, seinen Schwur gebrochen hat, zum Beispiel, ja, dann gibt es eine entsprechende Sühneleistung dafür. Dann, wenn man zum Beispiel ein Tier getötet hat innerhalb der Haram-Zone, ein bestimmtes Tier getötet hat, damit sind die Tiere gemeint, die man jagen kann, dann gibt es dafür eine bestimmte Sühneleistung, die festgesetzt worden ist. Deswegen, die Sünden sind unterschiedlicher Art, und natürlich Sünden, bei denen Sühneleistungen angesetzt sind, sind wohl schwerwiegender als Sünden, bei denen es keine Sühneleistung dafür gibt. Und umgekehrt, Sünden, bei denen Allah subhanahu wa ta'ala eine Strafe androht, im Diesseits oder im Jenseits, weil das sind alles natürlich, weist darauf hin, auf die Schwere oder den Schweregrad der entsprechenden Sünde. Lesen wir noch ein paar weitere Hadithe, die alle in diesem gleichen Zusammenhang passen, ebenfalls über Anas bin Malik. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Das Spucken in der Moschee ist eine Sünde, die Sühneleistung besteht darin, es zu verscharren. Zu verscharren bedeutet, in den Boden zu vergraben, also ähnlich wie die vorige Überlieferung. Anas bin Malik berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Nasenschleim in der Moschee und so weiter. Er erwähnte dann dasselbe. Das ist, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, das ist nur lediglich ein Beispiel. Ansonsten gilt für Nasenschleim genau das Gleiche, und für alle anderen Verschmutzungen, die man in der Moschee verursacht hat. Stell dir mal vor, du läufst heutzutage in die Moschee rein. Viele unserer Moscheen heute, alhamdulillah, sind mit Teppichen ausgestattet, und du kommst hinein und du hinterlässt eine Fußspur aufgrund des Matsches, in den du vorher getreten bist. Dann ebenfalls wäre die Sühneleistung, das wieder zu beseitigen. Und so weiter und so fort. Oder jemand blutet zum Beispiel, und blutet aus der Nase, und dann ist auch die Sühneleistung für ihn, dass er diese Sache entfernt. Und bei solcher Art von Sünden, bei denen der Schmutz bzw. die Unreinheit sichtbar ist und das Ziel ist, sie zu entfernen, da spielt die Absicht für uns nur insofern, erstmal spielt sie für uns keine Rolle, weil der Fehler ist gemacht worden. Ob es dann eine Sünde ist, weil man sie beabsichtigt hat oder nicht, ist dann eine Frage zwischen dir und Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Aber zwischen dir und den Menschen, wenn du einem Menschen versehentlich etwas angetan hast, versehentlich seine Scheibe zerstört hast, dann musst du dafür aufkommen. Egal, ob du es absichtlich gemacht hast oder unabsichtlich gemacht hast. Sobald du der Verursacher bist, musst du dafür aufkommen. Und wenn du das auch noch absichtlich gemacht hast, dann ist es eine zusätzliche Sünde zwischen dir und Allah Azza wa Jalla. Das ist anders als zwischen dir und Allah. Zwischen dir und Allah kann es sein, dass wenn du einen Fehler gemacht hast, aus Versehen, dass du dafür nichts machen musst. Ja, dass du deswegen keine Sühneleistung machen musst, dass du deswegen nicht um Verzeihung bitten musst. Das gibt es bei manchen Fehlern. Wie zum Beispiel jemand, der aus Versehen oder aus Vergesslichkeit gegessen, getrunken hat im Ramadan während dem Fasten, war das, Allah hat das schon verziehen. Aber wenn er es absichtlich gemacht hätte, dann wäre es eine Sünde gewesen. Und in beiden Fällen richtigerweise, wenn er es aus Versehen gemacht hat, beziehungsweise wenn er vergessen hat, dann richtigerweise braucht er den Tag nicht nachholen, sondern er fastet den Tag zu Ende nach der Mehrheit der Ulama. Abu Huraira berichtet, radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wer in diese Moschee kommt und dann spuckt oder seinen Nasenschleim auswirft, soll ein kleines Loch graben und es verscharren. Wenn er dies nicht tun will, dann soll er in seine Kleidung spucken und dann damit hinausgehen. In diesem Hadith sagte er, alaihi sallallahu alaihi am Anfang, wer in diese Moschee kommt und dann spuckt. In diese Moschee, dieses Demonstrativpronomen, ist wohl damit die Moschee des Propheten gemeint, alaihi sallallahu alaihi wasallam, in Medina. Aber diese Aussage hat keine einschränkende Bedeutung. Das bedeutet, dass diese Regel gilt sowohl in seiner Moschee als auch in allen anderen Moscheen Allahs Azza wa Jal. Und das heißt, auch wenn er das für seine Moschee ausgesprochen hat, gilt das nicht nur für seine, sondern gilt es für alle Moscheen. In diesem Fall hat er uns eine weitere Auswahl gegeben. Die eine Möglichkeit ist es, dass man, damals gab es keine Teppiche, das muss man auch wissen. Ja? Damals gab es Sandboden oder Erde oder Kieselsteine. Und deswegen, wenn man da gespuckt hat, dann konnte man das vergraben. Das ist anders als heutzutage bei uns im Teppichboden, ist diese Möglichkeit besteht nicht mehr. Sondern da hast du eine zweite Möglichkeit, als hätte der Prophet sallallahu alaihi wasallam dir gesagt, solltest du in einer Moschee sein, in der es keine zweite Möglichkeit, in der es nicht möglich ist, auf den Boden zu spucken, dann machst du das in deine Kleidung. Hauptsache eben, du machst es nicht auf den Boden. Und in deine Kleidung kann auch bedeuten, dass man ein Taschentuch hat. Manche Leute haben extra Taschentücher und ähnliches. Und wie wir auch hier aus diesem Hadith erkennen können, ist auch eine versteckte Sache. Wenn man dann in seine Kleidung spuckt, dann bleibt offensichtlich das Gebet gültig. Denn diese Bewegung ist eine kleine Bewegung, die keinen Einfluss hat auf die Gültigkeit des Gebets. Und wir wissen, dass kleine Bewegungen, kleine unnötige Bewegungen, also Bewegungen, die nicht zu den Gebetsbewegungen gehören, wenn sie wenig sind, dann hat das keinen Einfluss auf die Gültigkeit des Gebets. Wenn sie allerdings viel sind und es so aussieht, als würde diese Person nicht beten, ja, dann hat das einen Einfluss darauf. Und Allah weiß am besten Bescheid. Ansonsten die anderen Bewegungen, die man zu viel macht, die Teil des Gebetes sind, dafür gibt es bestimmte Regeln. Also wir wissen ja, wenn jemand einen Rukur zu viel macht, einen Sujud zu viel macht, einen Dhikr zu viel spricht, da kommt es immer darauf an, was es ist, was er da gemacht hat und wann er sich auch wieder daran erinnert. Das ist nicht Gegenstand unseres Themas jetzt. Dafür hat der Autor ein eigenständiges Kapitel erwähnt. 478, Tariq ibn Abdullah al-Muharibi berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand betet, soll er nicht nach vorne spucken und auch nicht nach rechts, sondern nach links, sofern dort niemand steht, oder vor seinem linken Fuß, und dann soll er es verscharren. Auch in diesem Hadith, wie wir gesagt haben, gilt das für Böden, die entsprechend sind, dass man dort etwas vergraben kann. Aber in diesem Hadith hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns zusätzlich die Richtung vorgegeben, in der man dann spucken darf. Und zwar eben nicht nach vorne und auch nicht nach rechts, sondern dann nach links und vor seinem linken Fuß. Und die Begründung davon werden wir gleich noch sehen. Aber warum hat er nicht nach hinten gesagt? Weil du dann deine Qibla verlässt und dein Gebet dadurch wohl ungültig wird. Deswegen, das ist der Hinweis darauf, dass es hier natürlich um Situationen im Gebet geht. Weil du musst jetzt abwägen, du bist im Salah und du möchtest, du hast das Schleim und das Unangenehm, du möchtest loswerden. Weil der Islam sagt dir nicht einfach, unterdrücke es und behalte es für dich. Und es kann ja auch was Ungesundes sein, gerade wenn man... Und dann trotzdem gibt es aber, was ich gesagt habe, ist der Hinweis darauf, dass es sich im Gebet befindet und eben nicht außerhalb des Gebetes. Ansonsten, wenn man außerhalb des Gebetes hat, man ja die Möglichkeit, in einen Mülleimer zu spucken oder wo auch immer. Also noch einmal, wir sind hier im Gebet, wir wollen abwägen zwischen, dass man weiter betet, dass man auf der einen Seite weiter betet und es einem unangenehm ist, oder ob man sein Gebet abbricht. Und dann ist eben der Mittelweg, dass man im Gebet diese Sache los wird und dadurch, Alhamdulillah, sein Gebet weiterführen kann. Ibn Umar radiallahu anhuma berichtet, er sagte, als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam eines Tages eine Predigt hielt, sah er an der Moscheefront Nasenschleim. Also offensichtlich an der vordersten Wand. Er wurde zornig und kratzte ihn ab, sallallahu alaihi wasallam. Der Überlieferer Hammad sagte, ich denke, er, der Überlieferer Ayyub, sagte auch, dann verlangte er Safran, besprühte es damit, das heißt die Stelle, der Schleim oder was auch immer, und sprach, Allah ist vor euch, wenn ihr betet, deshalb spuckt nicht vor ihn hin. Aus diesem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam zornig wurde, wenn es um eine Verletzung der Rechte Allahs azza wa jal ging. Und wie es heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wurde zornig, wenn es um die Rechte Allahs ging, allerdings nicht, wenn es um seine persönlichen Sachen ging. Und wir lernen auch daraus, dass er sallallahu alaihi wasallam Vorbild war und vorbildlich gehandelt hat, und da er die Möglichkeit hatte, diesen Munkar zu beseitigen, er es dann selbst beseitigt hat. Denn er sagte ja, wenn jemand von euch ein Munkar sieht, dann soll er es selbst beseitigen, wortwörtlich mit seiner eigenen Hand beseitigen. Wenn er nicht kann, dann eben mit seinen Worten. Und wenn er das auch nicht kann, dann zumindest soll er es im Herzen verabscheuen. Und das ist die geringste Stufe am Glauben. Und hier hat er das selbst in die Hand genommen, sallallahu alaihi wasallam. Und in einer weiteren Version heißt es ja, wie wir gerade gesehen haben, er verlangte nach Safran, besprühte die Stelle damit und sprach und so weiter. Das heißt, auch hier ist ein Hinweis auf die Erlaubnis, dass man nicht nur dann die Stelle reinigt, sondern sie auch noch besser macht, als sie vorher gewesen ist. Denn Safran gilt als eine Art Parfüm, weil es einen angenehmen, guten Geruch hat. Und deswegen ist es ein Hinweis darauf, dass man dafür sorgen darf, dass die Moscheen gut riechen. Und machen auch die Leute automatisch, wenn sie zum Beispiel, sage ich mal, Teppichreiniger benutzen, in denen Seifen drin sind und dann auch Parfüme drin sind, oder die Wände reinigen oder die Scheiben reinigen. Da sind immer Duftstoffe mit drin und das ist alles in Ordnung und auch erwünscht. Und als Begründung, dass man nicht nach vorne spuckt, sagt er, Allah ist vor euch, wenn ihr betet, deshalb spuckt nicht vor ihn hin. Und das ist eben eine Ebene, sage ich mal, wenn man diese Ebene im Gebet verinnerlicht, dass man mit Allah subhanahu wa ta'ala spricht und er vor einem ist, während man betet, dann wird man sich auch im Gebet anständig benehmen. Und dann wird man auch im Gebet nicht zappeln. Und dann wird man auch im Gebet sich bewusst machen, was man sagt. Wenn man weiß, dass sein Herr vor einem steht und vor einem ist, dann wird man in diesem Fall sich überlegen, was will ich meinem Herrn denn berichten? Was möchte ich denn von ihm haben? Er ist vor mir, er hört mir zu, er sieht mich, er weiß, was für Bittgebete ich äußere, also kann ich jetzt mein Anliegen vor ihm bringen und er wird auch mein Gebet dementsprechend erhören. Das alles hilft dabei, im Gebet den Khushu', die Demut zu erlangen, dass man eben ruhig ist und sich konzentriert auf sein Gebet und nicht mit den Gedanken abschweift. Und das ist die Begründung, warum man nicht nach vorne spucken darf. In einer anderen Überlieferung, die danach, sie erwähnt uns jetzt auch noch die andere Seite, warum wir da nicht auch hinspucken dürfen. Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam kleine Stöckchen mochte. Er hatte immer eines in der Hand. Er betrat einmal die Moschee, sah Nasenschleim an der Moscheefront und kratzte ihn ab. Dann wandte er sich zornig zu den Leuten und sagte: Hättet ihr es gerne, dass man in euer Gesicht spuckt? Wenn jemand von euch sich in Richtung Qibla wendet, hat er sich in Richtung seines Herrn Azza wa Jal gewandt. Und rechts von ihm ist ein Engel. Deshalb spuckt weder nach rechts noch in Richtung Qibla, sondern nach links oder vor die Füße. Wenn es dringend ist, soll man dies tun. Der Überlieferer Ibn Ajlan machte uns vor, dass man in seine Kleidung spucken und dann beide Kleidungsstücke aneinander reiben soll. In dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam profitieren wir zusätzlich, dass er alaihi salatu wasallam gerne ein Stöckchen immer in der Hand hatte, um damit etwas zu machen. Wie ihr kennt auch aus dem Koran Karim, Allah azza wa jal, als mit Moses gesprochen hat, alaihi salatu wasallam, war eine Begegnung, die man natürlich unglaublich gewaltig ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist barmherziger mit seinem Diener als eine Mutter mit ihrem eigenen Kind. Und ihr könnt euch vorstellen, was für eine Situation wie er sich Moses gefühlt haben muss, wenn er mit seinem Herrn subhanahu wa ta'ala spricht. Und diese Angst, die er verspürt hat, und diese Ehrfurcht, die er gehabt hat, war: wie will ein Mensch es aushalten, mit seinem Herrn zu sprechen, wenn Allah azza wa jal einen nicht beruhigt? Also wenn du heutzutage in einer Situation bist, in der du Angst hast, bekommst du schon weiche Knie und du fällst vielleicht zusammen. Diese Sachen sind das ist fast, wie man sagt, fast unglaublich, also im übertragenen Sinne. Und deswegen, Allah subhanahu wa ta'ala, aus seiner Barmherzigkeit heraus, was hat er mit Musa gemacht? Er hat ihm Fragen gestellt, oder hat ihm eine Frage gestellt, die Moses beantworten kann und die Allah subhanahu wa ta'ala sowieso weiß. Also wenn Allah azza wa jalla seinen Diener fragt, fragt er ihn ja nicht, weil er nicht weiß, sondern er fragt ihn, wie zum Beispiel in dieser Situation, um ihn zu beruhigen. Also er stellt dir eine Frage, hat ihn gefragt, was ist mit dem Stock, den du in deiner rechten Hand hast? Hat Allah Moses gefragt, ja. Und er hat ihm dann gesagt, ja, mit diesem Stock, den habe ich, um meine Schafe zu dirigieren und so weiter. Und ich mache damit noch andere Dinge, sagt er. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. Ja, und ich mache noch damit ganz andere Dinge. Ja. Das war eine Art Beruhigung für Moses, um überhaupt ins Gespräch zu kommen, damit er keine Angst haben muss vor seinem Herrn subhanahu wa ta'ala. Und unser Prophet a.s.w. auch mochte Stöckchen haben, weil man damit eben einiges machen kann, wie zum Beispiel in diesem Hadith Unreinheiten zu beseitigen. Und was wir aus diesem Hadith zusätzlich lernen, ist, dass neben der Begründung, warum man nicht nach vorne spucken darf, dass man auch nicht nach rechts spucken darf, weil eben dort ein Engel ist während dem Gebet. Und deswegen spuckt man weder in die Richtung der Engel noch in Richtung seines Herrn nach vorne, sondern eben, er sagte, nach links oder vor die eigenen Füße. Dass es manchmal nach links auch nicht geht, hat der Prophet ﷺ in anderen Überlieferungen ebenfalls erwähnt, wie wir gleich sehen werden. Oder man spuckt in seine eigene Kleidung und dann man stellt sich vor, gemeint ist eben, dass man, wenn man zum Beispiel einen Umhang hat, dann spuckt man die eine Seite, da kann man das aneinander reiben, weil es ist ja Tahir, es ist ja islamisch gesehen rein, der eigene Speichel und was da rauskommt. Und oder wenn man Kleidung hat, dann kann man das auch falten zusammen und dann reiben. War all diese Sachen, damit eben die Spuren möglichst beseitigt werden. Denn der Mensch natürlicherweise mag nicht, dass man an ihm irgendwas erkennt, was sich nicht ziemt. Abu Sahl al-Sa'ib, Ahmad sagt, er ist ein Freund des Propheten sallallahu alaihi wasallam, berichtet, dass ein Mann andere Leute im Gebet leitete und dann in Richtung Qibla spuckte, während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam ihn beobachtete. Als er fertig war, sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, er soll euch nicht mehr im Gebet leiten. Hiernach wollte er wieder einmal das Gebet leiten, und sie hielten ihn davon ab und teilten ihm mit, was der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hatte. Er erwähnte dies dann beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Das Wort mit muss weg, ja. Er erwähnte dies dann beim Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Dieser sagte, stimmt, ich denke, das Überliefer sagt jetzt wieder, ich denke, dass er auch gesagt hat, du hast Allah und seinen Gesandten verletzt. Aus dieser Überlieferung des Propheten sallallahu alaihi wasallam entnehmen wir die allgemeine Regel, die wir auch aus anderen Überlieferungen kennen, dass er sagte, ja ummun nasa aqra'um li kitabillah. Das heißt, derjenige, der am meisten vom Buche Allahs auswendig kann, der am richtigsten lesen kann, er soll vorbeten. Warum? Weil beim Gebet, was das Gebet an sich angeht, die Gebetsabläufe, die Bewegungen, jeder Muslim normalerweise weiß, wie man betet. Das ist jetzt kein, also wenn wir uns alle anschauen hier, wir haben alle zusammen gebetet, jeder von uns weiß, wie man sich bewegt und so. Das heißt, was ist so das Entscheidungskriterium, eben, dass man was man vom Koran lesen kann, wie viel und wie richtig. Ja? Weil das ist das, was auswendig vorgetragen wird. Ansonsten das Sagen von Allahu Akbar und Sami'a Allahu liman hamida und Assalamu alaikum wa rahmatullah, jeder Muslim weiß das, das ist nichts Besonderes. Aber beim Beten, gerade bei den Gebeten, die laut rezitiert werden, das ist ein wichtiges Entscheidungskriterium, dass derjenige, der vorne betet, am meisten kann, damit er auf jeden Fall korrigiert werden, damit er auch das vorlesen kann, was die Leute, Entschuldigung, nicht profitieren, was die Leute nicht kennen, damit sie auch davon profitieren und lernen. Warum? Weil er sagte hier, oder zusammenfassend in diesem Hadith ist ja, dass dieser Mensch eine Sunna missachtet hat. Er hat eine Regel missachtet aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und dann sagte er, er soll nicht mehr vorbeten. Ja. Nach dem Lesen, das wollte ich sagen, nach dem Koran sagte er, wenn sie, was die Koranlesung gleich sein sollten, zwei Personen gleich viel kennen, Koran, dann derjenige von ihnen, der sich in der Sunna am besten auskennt. Okay? Und das ist jetzt hier der Fall. Anscheinend kannte er sich in der Sunna nicht so gut aus wie andere. Also, dann lass ihn bitte nicht mehr vorbeten, sondern andere. Dazu kommt noch dazu, dass er eine Sünde begangen hat. Ja? Das ist eine andere Sache, aber vielleicht wusste er das nicht. Ob er es wusste oder nicht wusste, ist uninteressant. Interessant ist, wichtig ist, dass er die Sunna nicht kennt. Und weil er in Richtung Qibla gespuckt hat, also dann soll bitte jemand anderes vorbeten, da ihr eh alle gleich seid, was die Lesung angeht. Und die Sahabe haben das auch dann wortwörtlich genommen, ja, und auch dementsprechend umgesetzt und ihm gesagt, du sollst nicht vorbeten, weil der Prophet hat das und das gesagt, sallallahu alaihi wasallam. Offensichtlich hatte er das nicht mitbekommen, deswegen ging er danach hin und fragte ihn, und er sagte, stimmt, er stimmt. Und die Begründung auch, du hast Allah und seinen Gesandten verletzt. Ja. Und was ist die Lösung davon? Dem wir gesagt haben, dass man das beseitigt und dass man Allah um Verzeihung bittet, sich ihm reuevoll zuwendet, dann verzeiht Allah subhanahu wa ta'ala auch schlimmere Sünden als diese. Aber derjenige, der eben die Muslime anführt im Gebet, muss halt jemand sein, der dazu imstande ist und sich auch entsprechend auskennt. Abdullah ibn Shakhir sagte, radiallahu anhu, ich ging einmal zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, während er betete. Er spuckte dann unter seinen linken Fuß. In dieser Version heißt es, dann verrieb er es mit seinem Schuh. Folgende Überlieferung, auch wenn sie da'if ist, aber trotzdem. Abu Sa'id sagte, ich sah, wie Wathira ibn al-Asqa' in der Moschee von Damaskus in eine Matte aus Zuckerrohr spuckte. Dann verrieb er es mit seinem Fuß. Man sagte zu ihm, warum hast du das gemacht? Er sagte, weil ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam dies tun sah. Habt ihr gemerkt, wie der Imam, der Autor, am Anfang die Marfu'-Überlieferungen erwähnt hat, das heißt diejenigen, die dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zugeschrieben werden, und später dann die, Aussagekraft angeht, schwächeren Hadithe hinten angestellt hat. Ja? Weil das, was er gesagt hat, was er getan hat, und später dann gucken wir, wie haben die Sahaba dann gehandelt und was war ihre Begründung, ja, weil der Prophet es auch so gemacht hat. Das heißt, wir haben erstmal die Aussage vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam, und dann haben wir die Bestätigung, dass sie es auch so verstanden haben, wie wir es auch erwartet hätten. Und das ist dann, sage ich mal, komplett, ja, weil wir wollen ja den Islam, wir wissen ja, der Koran, die Worte Allahs Azza wa Jal, sind ja manchmal eindeutig und manchmal mehrdeutig. Und die Sunna auch ist manchmal eindeutig und manchmal mehrdeutig. Und wie können wir wissen, dass wir einen Text richtig verstanden haben, indem wir schauen, wie die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wasallam ihn verstanden haben. So ganz einfach ist das, ja. Und weil er gesagt hat, dass diese Menschen damals die besten Menschen sind, die jemals gelebt haben, also nach dem Propheten natürlich, und dann die Generation danach, die Generation danach. Und deswegen sind wir davon überzeugt, dass je näher man beim Propheten sallallahu alaihi wasallam war, historisch gesehen, natürlich gilt das nur für die ersten paar Generationen, weil danach ist grob wie gesprungen, ja, aber je näher man da war, desto eher hat man Wissen erlangt aus der reinsten, ersten Quelle, unverfälscht, und auch war man eher zusammen mit Leuten, die zusammen mit Leuten waren, die den Propheten zum Beispiel gesehen haben, sallallahu alaihi wasallam. Ja? Und deswegen, das ist eine sehr, sehr, sage ich mal, sehr, sehr wichtige Thematik, weil der Islam, wie er offenbart wurde und wie er richtig verstanden wird, war ja am Anfang auf jeden Fall da. Der Islam war ja am Anfang so da, wie er eigentlich ist. Okay? So, und wenn wir ihn so verstehen wollen und so haben wollen, wie er damals war, dann muss er auch, also dieses Verständnis des Islam war schon immer da. Im Gegensatz zu allen neuen Dingen, die in der Region passiert sind. Die waren ja nicht von Anfang an da. Ja? Das ist eines der einfachsten Entscheidungskriterien, wie man unterscheiden kann zwischen was Richtigem und was Falschem, ja, zwischen der Sunna und der Bid'a, zwischen Al-Haq und Al-Batil, indem man schaut, das, was jetzt da gesagt wird, ist das etwas, was eigentlich schon immer da gewesen ist, oder kam das erst so 400-500 Jahre später nach dem Ableben des Propheten sallallahu alaihi wasallam? Und das kann nicht sein. Die Wahrheit muss schon immer da gewesen sein, weil nach dem Tod des Propheten alaihi wasallam gibt es keine neue Offenbarung mehr. طيب, dann schauen wir uns den letzten Hadith dieses Kapitels an. Ubadah ibn Walid ibn Ubadah ibn Samit rahimahullah ta'ala sagte, wir gingen zu Jabir, dem Sohn von Abdullah radiallahu anhu, als er in der Moschee war. Er sagte, also offensichtlich Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu, sagte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam kam zu dieser unserer Moschee. Er hatte in seiner Hand einen Stock von Ibn Tab. Einfach ein Name einsmals, völlig unwichtig. Dann sah er an der Moscheefront Nasenschleim. Er ging darauf zu und kratzte es mit dem Stöckchen ab. Dann sagte er, wer von euch hätte es gerne, dass Allah sein Gesicht am Tag der Auferstehung von ihm abwendet? Dann sagte er, wenn sich jemand von euch zum Gebet aufstellt, so ist Allah vor seinem Gesicht. Deshalb soll man keinesfalls nach vorne spucken und auch nicht nach rechts, sondern nach links unter den linken Fuß. Wenn man den Drang verspürt, soll man Folgendes machen. Das heißt also, wenn es nicht anders geht, ja, und man nicht auf den Boden spucken kann oder will, warum? Weil links zum Beispiel jemand ist. Ja, weil links jemand ist. Wenn man den Drang verspürt, soll man Folgendes machen. Dann hielt der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, sein Kleid vor den Mund und rieb es, das heißt den Stoff, dann aneinander. Hiernach sagte er, bring mir etwas Abir, und das ist eine Art Parfüm. Ein junger Mann aus dem Stamm stand auf, eilte zu seiner Frau und brachte etwas Chaluq in seine Hand, auch eine Art Parfüm. weil er verstanden hat, dass es egal welches, es geht jetzt nur darum, das so schöner zu machen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gab etwas davon auf die Spitze seines kleinen Stockes und schmierte es auf die Spur des Nasenschleims. Jabir radiallahu anhu sagte, aus diesem Grund benutzt ihr den Charuq in euren Moscheen. Also ich denke, die Bedeutung des Hadith ist klar für uns, aber was wir aus diesem Hadith zusätzlich jetzt noch profitieren im Vergleich zu dem, was vorher gesehen haben, ist wieder einmal natürlich die Umsetzung der Sahaba radiallahu anhu und zweitens, dass dass, wie wir in vielen Hadithen sehen, die Strafe im Jenseits ist von gleicher Art Strafe, wie die Sünde im Diesseits gewesen ist. Du hast in diesem Leben Allah subhanahu wa ta'ala ihn erniedrigt, verletzt, wie es heißt, Adha, im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, die entsprechende Belohnung bekommst du am Tag der Auferstehung und Allah azza wa jal wird sich von dir dementsprechend abwenden, Gott bewahre. Und all dies nur wegen einer in Anführungsstrichen Kleinigkeit, aber es ist natürlich eine Großigkeit, weil es ja hier das Salah ist, deine Verbindung zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die der letzte Satz am Ende, wo er sagt, aus diesem Grund benutzt ihr den Khaluq in euren Moscheen, ist wohl einfach eine Tatsachenbeschreibung, dass man sieht, öfter ist es so, dass man die Leute etwas Bestimmtes machen im Islam, aber nicht wissen, was eigentlich der Ursprung davon ist und sie haben das, obwohl, wie ich vorhin gesagt habe, das ist ja alles ein Beweis dafür, dass man die Moscheen Allahs, tabaraka wa ta'ala, verschönern darf und gut riechen lassen darf. Und das haben wir daraus verstanden. Das hat ja auch offensichtlich die Leute damals daraus verstanden. Und Jabir hat sie nur darauf hingewiesen, was der eigentliche Ursprung dieser Tat von ihnen gewesen ist. Dann machen wir noch das Kapitel danach, inshallah. Ein Götzendiener betritt die Moschee, das 23. Kapitel. Als würde der Imam fragen, darf ein Götzendiener eine Moschee überhaupt betreten oder nicht? Und Grundlage dafür ist natürlich, dass Allah subhanahu wa ta'ala im Koran Karim gesagt hat, فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا. So sollen sie die heilige Moschee oder die verletzliche Moschee nach dem heutigen Jahr nicht mehr betreten. Und deswegen stellt sich eben die Frage, darf ein Götzendiener oder ein Nichtmuslim die Häuser Allahs subhanahu wa ta'ala betreten, ja oder nein? Gibt es Hinweise darauf, dass sie es dürfen, wenn ja, unter welchen Bedingungen? Da berichtet uns Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala im 486. Hadith über Anas ibn Malik radiallahu anhu, er sagte, ein Mann kam auf seinem Kamel in die Moschee und ließ es dort nieder. Dann band er es fest und sagte, wer von euch ist Muhammad? Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam lag gerade bei ihnen. Wir sagten, dieser Weiße, der dort liegt. Darauf sagte der Mann zu ihm, Sohn von Abdul Muttalib. Da antwortete er, jawohl, sallallahu alaihi wasallam. Der Mann wiederum sagte dann, Muhammad, ich will dich etwas fragen, und so weiter. Dieser Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist, oder von Anas ibn Malik, ist natürlich ein Ausschnitt aus einer längeren Überlieferung, die der Imam hier abgekürzt hat, weil er jetzt nicht den ganzen Hadith über die Säulen des Islam erwähnen wollte, sondern er wollte nur den entscheidenden Teil erwähnen. Entscheidend war, dass dieser, in Bezug auf die Frage natürlich, die wir gestellt haben, ist, dass dieser Mann die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam betreten hat und nach dem Islam gefragt hat und der Prophet sallallahu alaihi wasallam geantwortet hat und ihm nicht gesagt hat, da du ein Muschrik bist, musst du die Moschee verlassen, sondern er hat es auch. Und deswegen wissen wir aus diesem Hadith, dass es erlaubt ist, dass sie die Moscheen Allahs Azza wa Jal betreten, gerade wenn es darum geht, sich über den Islam zu informieren. Und dieser Hadith ist auch ein Hinweis darauf, dass die detaillierten Bestimmungen der islamischen Scharia egal ob die Meinungsverschiedenheit unter den Ulama, egal ob sie, ob ein Nicht-Muslim davon betroffen ist oder nicht betroffen ist, gelten sie praktisch gesehen für sie nicht. Also praktisch im Zusammenleben gelten sie für sie nicht. Und das ist, damit ist gemeint, wie zum Beispiel der Muslim, wenn er Junub ist, darf er die Moschee nicht betreten, um darin zu bleiben. Oder wenn eine Frau ihre Menstruation hat. Aber der Muschrik, der ja noch nie den Russel gemacht hat, und der, wenn er das in der Drussel machen würde, würde es von ihm nicht angenommen werden, weil er ist auch Junub in diesem Sinne, aber er betritt die Moschee Allahs Azza wa Jal und trotzdem verbietet man ihm das ihm nicht. Warum? Weil eben diese detaillierten Sachen, mit denen spricht man einen Muslim an und nicht einen Nicht-Muslim. طيب, طبعاً aus diesem edlen Hadith von Anas bin Malik nehmen wir auch eine sehr schöne Angelegenheit, und zwar, dass die unglaubliche, sage ich mal, Unterwürfigkeit unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er alaihi wasallam ein Mensch war, der überhaupt nicht auffallend war unter seinen Freunden. Ja? Also wenn einer die Moschee betritt und Leute sieht in der Moschee und fragen muss, ja, wer von euch ist denn euer Anführer? Wer von euch ist denn nicht nur euer Anführer, sondern derjenige, der behauptet, der Engel der Offenbarung kommt zu ihm? Wer ist denn der unter euch, derjenige, der behauptet, Allah gebe ihm den Schlüssel am Tag der Auferstehung, um das Paradies als erstes zu öffnen? Wo ist dieser Mensch? Was erwartet man, wenn es ein König oder Kaiser wäre, ja? Dass er auf seinem Thron sitzt? Man erwartet, dass er Kleider trägt, die andere nicht tragen. Man erwartet, dass um ihn herum Soldaten aufgestellt sind, die zu seiner Ehre nur für ihn gerade stehen. All dies war nicht der Fall, sondern er lag, alaihi salam, in der Moschee und war vollkommen unauffallend, weil er wollte auch nicht auffallen unter seinen Geschwistern. Und dementsprechend, wie ihr wisst, haben auch die rechtschaffenen, besonnenen Khulafa das ebenfalls danach was umgesetzt. Und deswegen jede andere Sache, man kann das schön reden, wie man will, aber jede andere Sache, dass ein Mensch eine besondere Stellung optisch einnehmen möchte unter den anderen, ist zweifellos keine Sunna unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und ebenfalls entnehmen wir aus diesem Hadith, dass der Prophet eine weiße Hautfarbe gehabt hat und nicht von dunkler Hautfarbe gewesen ist. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma sagte, die Banu Sa'd ibn Bakr sandten Dhimam ibn Tha'laba zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam. Er kam zu ihm und setzte sein Kamel bei der Moscheetür ab. Dann band er es fest und ging in die Moschee. Hiernach erwähnte er in etwa dasselbe. Er sagte, wer von euch ist der Sohn von Abdul Muttalib? Da sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ich bin der Sohn von Abdul Muttalib. Dann sagte er, o Sohn von Abdul Muttalib, und so weiter und so fort. In diesem Hadith wird quasi dasselbe ausgesagt. Ich möchte nur, also heißt erstmal, die Beweisführung ist dieselbe. Jemand geht in die Moschee, fragt nach dem Islam, der selbst kein Muslim gewesen ist. Zweitens möchte ich darauf hinweisen, weil es auch im Hadith vorher schon kam, Sohn von, im Arabisch Ibn, kann man sich streiten, ob man das so übersetzt oder ob man sagt Nachfahre von. Eigentlich ist es ein Nachfahre und Ibn ist meistens der Sohn, aber Ibn kann auch einfach der Nachfahre sein. Das bedeutet Sohn des Sohnes. Weil jeder von uns weiß, dass Abdul Muttalib sein Großvater und nicht sein Vater gewesen ist. Als würde er sagen, wer von euch ist der Nachkomme von Abdul Muttalib? Und dann sagt er, ich bin der Nachkomme von Abdul Muttalib. Deswegen im Arabischen, wenn du liest irgendwo Ali Ibn Sohn so, ja, dann ist das natürlich meistens die Beziehung zwischen Sohn und Vater, aber muss nicht sein. Muss nicht sein. Kann auch was anders sein. Also es gibt einen Sahabi, der heißt Abdullah ibn Buhayna. Abdullah ibn Buhayna. Buhayna ist seine Mutter, nicht sein Vater. So selten ist, ja. Aber hier Muhammad ibn Abdul Muttalib, das ist sein Großvater. Okay? Weil oft ist es so, dass ein Name herausgepickt wird, wodurch diese Person eindeutig identifiziert wird. Also gerade wenn es ein Name ist, dann ist es Allerweltsname. طيب, dann nehmen wir noch den letzten Hadith für heute, inshallah ta'ala. Abu Huraira radiallahu anhu sagte, die Juden kamen zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, als er in der Moschee zwischen seinen Freunden saß. Sie sagten, Abul Qasim, sie wollten ihn in Bezug auf einen Mann und eine Frau von ihnen, die Zina begangen hatten, befragen. Auch dieser Hadith ist natürlich ein Ausschnitt aus einem längeren Hadith, in dem nachher die Schriftrolle der Tora ausgebreitet worden ist auf einem Samtkissen und so weiter und so fort. Dieser Hadith, ein längerer Hadith, aber die Aussage aus diesem Hadith ist auch eindeutig. Und dieser Hadith ist nützlich insofern, weil vorher hatten wir die Aussage der Götzendiener gehabt, also ob sie in die Moschee dürfen. Und hier haben wir die Juden. Die Juden sind ja keine Muschrikin im klassischen, sage ich mal, der klassischen Definition. Natürlich sind Muschrikin im Sinne von, dass sie neben Allah andere anbeten, auf jeden Fall. Und das sind die Christen, die Juden, alles in diesem Sinne machen das. Aber im Sinne von, dass sie eine besondere Kategorie von Nicht-Muslimen sind, nämlich das Volk der Schrift, haben wir aus dieser Überlieferung entnommen, dass es nicht nur um die Muschrikin geht, sondern erst recht, sage ich mal, bei den Juden, Christen ebenfalls, weil sie stehen uns ja viel näher. Ja? Und wenn das über die Juden gilt, dann sage ich jetzt auch das wunderbar dazu, weil die Christen erst recht, weil sie stehen uns laut dem Koran Karim am allernächsten, wie Allah gesagt hat in Surat Al-Ma'idah. Insofern ist die Sache mit, also jetzt geklärt, darf ein Nicht-Muslim Moschee betreten? Er darf die Moschee betreten, erst recht, wenn es einen, wenn er kommt, um nach dem Islam zu fragen. Aber es kann auch andere Gründe geben. Es kann auch sein, dass er kommt, weil in der Moschee ein Wasserspender ist oder weil in der Moschee etwas zu essen gibt. Und das erleben wir in Deutschland teilweise auch im Ramadan, dass die Muslime im Ramadan täglich Essen zubereiten, da kommen nicht Muslime mit. Weil das sind alles Sachen, die Alhamdulillah erlaubt sind, halal sind und für die man belohnt wird, egal ob man ihn deswegen direkt zum Islam einlädt oder nicht. Allein schon das Speisen von einem Menschen ist ja eine gute Tat, für die man inshallah von Allah azzajal belohnt wird. Machen wir an dieser Stelle Stopp und beim nächsten Mal inshallah mit dem 24. Unterkapitel weiter. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.